Es ist 9 Uhr morgens. Der Landwirt Martin Obergaulinger geht durch den Kuhstall. Seine Rinder und Kälber sind schon seit Stunden gemolken und liegen gemütlich im Stroh. Der Bauer aus dem oberbayerischen Neumarkt St. Veit genießt die Ruhe. Denn in den vergangenen Monaten ist es nicht immer so idyllisch zugegangen. Eine mysteriöse Kälberkrankheit hat 6 seiner Tiere dahingerafft. Ja, es ist wahnsinnig schnell gegangen. Also die Kälber, die sind fit gewesen. Morgens ganz gut gesoffen. Mittags war es dann oft so, dass Blutperlen überall schon auftreten sind. Und dann hat man schon gesehen, ui, das Kalb, das ist total matt. Und dann haben sie sehr schnell gestorben. Ganz ohne Verletzung haben die Kälber angefangen zu bluten. Ein paar Stunden drauf waren sie tot. Dann haben wir da mit der Rinderklinik halt in Kontakt getreten. Und dann hat sich das herausgestellt, dass das eine Krankheit ist, von der man bis jetzt eigentlich nichts weiß. Die Klinik für Wiederkäuer in Oberschleißheim gehört zur Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Die Tiermediziner dort stehen vor einem Rätsel. Seit Frühjahr 2007 bringen ihnen Bauern Kälber, die aus unerfindlichen Gründen Blut schwitzen. Tierärzte schicken ihnen Blutproben aus ganz Deutschland. Allein im Freistaat sind im vergangenen Jahr mehr als 100 Tiere an der Krankheit gestorben. In den europäischen Nachbarländern hat man dagegen noch nichts von den rätselhaften Symptomen gehört. Dr. Günther Rademacher. Diese Kälber werden gesund geboren. Auch die Muttertiere sind in der Regel gesund zum Zeitpunkt der Kalbung. Und frühestens zu Beginn der 2. Lebenswoche bis etwa Ende der 3. Lebenswoche beginnen sie krank zu werden. Und in der Regel fallen sie eben auf, weil sie spontan aus der Haut bluten, ohne dass Verletzungen vorhanden sein müssen. Deswegen bezeichnet man sie als Blutschwitzer. Wenn man die Kälber dann genauer untersucht, dann haben sie auch Blutungen auf den sichtbaren Schleimhäuten, also auf der Maulschleimhaut, auf dem Flotzmaul, den Lidrändern beispielsweise. Viele Tiere haben auch innere Blutungen und bekommen nach einiger Zeit schwere Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel Lungenentzündungen oder starken Durchfall. Die Ärzte versuchen sie dann mit Bluttransfusionen am Leben zu halten, doch die meisten sterben spätestens nach ein paar Tagen. Die Veterinäre schließen eine genetische Erkrankung aus, denn es sind Kälber von 3 verschiedenen Rassen betroffen. Auch ein Virus oder Bakterium kommen als Ursache nicht in Frage. Hinweise darauf, dass sich die Kälber gegenseitig oder gar Menschen anstecken, gibt es auch nicht. Einziger Anhaltspunkt ist die niedrige Zahl der Blutplättchen und weißen Blutkörperchen bei den Tieren. Ein wesentlicher Befund ist eben, dass das Knochenmark dieser Kälber verändert ist im Sinne von wenig Zellen da drin und insbesondere wenig bis keine Vorläuferzellen der Blutplättchen, die ja wesentliche Bedeutung haben für die Blutgerinnung. Doch was löst die Veränderungen im Knochenmark der Kälber aus? Entweder es kommt zu einer Knochenmarkschädigung in der Mutter oder eben kurz nach der Geburt. Und dann würde das am ersten im Zusammenhang mit der Kolostrumaufnahme, also der ersten Milch von der Mutter, im Zusammenhang stehen können, weil es eben beim Rind aufgrund der besonderen Verhältnisse in der Gebärmutter so ist, dass die maternalen Antikörper, also vom Muttertier auf den Säugling, erst mit der Milch übertragen werden. Und man könnte sich vorstellen, dass da bestimmte Antikörper oder ähnliche Strukturen mit übertragen werden, die dann mit den Zellen des Knochenmarks in einer Art reagieren, wo sie eben geschädigt werden. Die erste Muttermilch, die mit ihren Vitaminen und Antikörpern überlebenswichtig ist, könnte den Kälbern also zum Verhängnis werden. Doch belegt ist diese Hypothese noch nicht. Hunderte von Blut- und Milchproben müssten untersucht werden, um der Krankheitsursache auf den Grund zu gehen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wird die Tierärzte der LMU voraussichtlich ab April unterstützen können. Dann könnte die Tierklinik Milch- und Blutproben an das LGL schicken, die Experten auf Krankheitsauslöser untersuchen wollen.